gewürfelt. Doch du sagst, dass sich was ändern muss, weil so nicht weitergeht. Ich fühle mich allein, weil du jetzt nicht bei mir bist. Doch ich glaub, wenn ich's dir jetzt sag, wirst du's verstehen. Leg nicht auf, jetzt hab ich den Mut, denn ich spür, mit uns das geht nicht mehr lange gut. Ich glaube fest daran, dass sich etwas ändern kann. Leg nicht auf, sonst ist es zu spät, denn ich weiß, dass bald irgendeiner von uns geht, weil er den anderen nicht versteht. Du hast mir gesagt, du willst nicht drüber reden, doch ich weiß, dass es dir wichtig ist und trotzdem sagst du nichts. Erwartest du von mir, dass ich dich einfach gehen lass? Doch den Grund, warum bist du